Schon immer hatten ja Tiere eine besondere Bedeutung. Aber wer vermutet hinter einer Katze einen Spuk? So gibt es da eine Geschichte zu der spukhaften Brauhauskatze in Elterlein. Im Brauhaus zu Elterlein, das an dem Rathaus angebaut war, trieb eine Spukgestalt ihr Unwesen. Man sandte sie im Volke in die Brauhauskatze. Sie verübte allerhand Schabernack. Die Brauhauskatze konnte aber auch bösartig sein. Im Jahre 1653, zwei Jahre vor dem großen Brande, spielte sie dem Gemeindesteiger Christoph Zenker übel mit. Der Gemeindesteiger hatte sich im Rathaus betrunken. In seinem Rausche forderte er trotz eindringlicher Warnung durch den Wirt die Katze heraus. Schließlich blieb er betrunken liegen. Da erschien nachts die Brauhauskatze, schleppte den Steiger in die Kälte hinaus. Auch richtete sie ihm mit Kratzen, Schlagen und Drücken so jämmerlich zu, dass er gestorben wäre, wenn ihm nicht der Wirt gerettet und in die Wärme gebracht hätte. Ganz schön böse Katze, oder? Guck sich einer an. Ja, aber so erzählt's die Sage.